hoffe, du leidest nicht zu sehr. Fort. Ich zähl die Tage bis zu deiner Wiederkehr. Schwein. Nun kommt sie zur Ruhe, Herz und Verlauf zu Ort. Kaum sind wir wo angekommen, wir sind schon wieder fort. Heute aufstellen die Fahnen, morgen zurück ans Meer. Atemlos mit wunden Füßen keuchen wir hinterher. Comandando, ein graues Haar. Kescocciatura. Seit Mama tot ist, mein Engel, fehlst du mir noch viel mehr. Rudolf wird 28 und er verkehrt mich sehr. Wo ist sie jetzt? Was hat sie vor? Oder?